Schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ja schon ganz schön mutig, am Samstagabend so eine trockene Veranstaltung zu machen und kann nur sagen, alle Achtung, Respekt, dass ihr das über euch ergehen lasst. Gut, ich freue mich aber über die Einladung, weil es halt, weil es eben hier um Antifaschismus geht und weil es für mich, wenn ich das jetzt mal über einen längeren Zeitraum betrachte, eben doch das mehr oder weniger das der entscheidende Antrieb für politisches Engagement und politische Aktivitäten ist. Und deswegen sitze ich auch gerne unter diesem Logo, was wir eben auch schon in den 70er Jahren benutzt haben, damals in Hamburg. Und wo man sagen kann, okay, das ist gut, dass es diese Kontinuität gibt und dass immer noch von vielen Linken das als zentrales Anliegen betrachtet wird. Dass es aktuell ist, das ist ja gerade schon angedeutet worden, haben wir in den letzten Tagen und Wochen auf Demonstrationen in vielen Städten selber erlebt. Also ihr habt es entweder selbst wahrgenommen oder aus der Zeitung entnommen. Es gab ja in Frankfurt, in Kassel, in Essen, in Berlin, in Mannheim, glaube ich, und überall Palästina-Solidaritätsdemonstrationen, was an sich eine normale Sache ist und auch voll verständlich ist. Ich selber weiß gar nicht, an wie vielen Palästina-Solidaritätsdemonstrationen ich früher selber teilgenommen habe. Aber diese Demonstrationen nahmen einen anderen Verlauf, als man es von früher her gewohnt war oder vielleicht auch erwartet hat. Sie waren geprägt durch Parolen, von denen ich jetzt so ein paar wiedergeben will. Also zentral schien mir zu sein Israel Kindermörder, dann Allahu Akbar, also Allah ist groß, dann Tod Israel, zum Teil auch Tod den Juden und sogar Parolen wie Hamas, Hamas, Juden ins Gas oder, was eine spezielle Berliner Erfindung gewesen ist, Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Das waren jetzt aber nicht nur, sagen wir mal, Einzelpersonen, Rechtsradikale oder fanatische Hamas-Anhänger, die diese Parolen gerufen hätten, sondern sie waren eben prägend für diese Demonstration. Sie haben den Charakter der Demonstration bestimmt. Also auf diesen Demonstrationen war die Hauptparole eben Allahu Akbar, die zweite Parole war tatsächlich Israel Kindermörder und die anderen Parolen sind dann je nachdem situativ oder von Ort zu Ort verschieden dazu gerufen worden. Das ist aber, da sind gleich eine ganze Menge von Grenzen überschritten worden. Also vom Charakter her sind das antisemitische Aufmärsche gewesen. Und wenn es tatsächlich zu Parolen gekommen ist wie Juden ins Gas oder eben auch Jude, Jude, feiges Schwein, so muss man sagen, sind das klare Nazi-Parolen. Das heißt, das sind eigentlich Aufmärsche, die unser Thema als antifaschistische Aktion sind, also an denen wir nicht nur nicht teilnehmen, sondern gegen die wir uns richten müssen, die wir bekämpfen müssen. Das ist unser Objekt, das ist unser Thema. Wenn es hier wieder tatsächlich antisemitische Aufmärsche gibt, mit klaren Nazi-Parolen drin, dann kann uns das in keiner Weise gleichgültig lassen. Wie ihr wisst, ist es ja nicht nur bei diesen Aufmärschen geblieben, sondern es gab am Rande oder in der Folge dieser Aufmärsche auch einzelne Übergriffe gegen jüdische Institutionen, also zum Beispiel in Frankfurt die Beschmierung einer Synagoge, ich glaube mit der Parole Fuck Juden oder so ähnlich. Und es gab in mehreren Städten Übergriffe gegen als Juden identifizierte Bürger, also nicht mal irgendwie Demonstranten oder Gegendemonstranten, sondern einfache Passanten, Touristen, die eine Kippa getragen haben, dann sofort festgestellt wurde, Juden, und dann wurden sie irgendwie beschimpft oder sogar verfolgt. Oder es gab in Frankfurt den Steinwurf gegen oder ins Wohnzimmerfenster einer Wohnung, die als jüdisch irgendwie vermutet oder identifiziert worden war. Also an die Aufmärsche schließen sich auch direkt antisemitische Übergriffe an. Das Ganze ist jetzt nicht nur eine deutsche Angelegenheit, sondern findet in vielen europäischen Städten statt. In Wien, in London und eben in besonders heftiger Weise in Paris. In Paris sind praktisch alle zwei Tage, mindestens aber zweimal die Woche, große Gaza-Demonstrationen, zu denen im Allgemeinen linke Organisationen, und zwar fast alle, etabliert ist vielleicht falsch, aber langjährigen linken Organisationen aufrufen. Das heißt also von der kommunistischen Partei PCF über den Front de Gauche, also vergleichbar zu der hiesigen Linkspartei, bis hin zu trotzkistischen Organisationen wie der NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, also neue antikapitalistische Partei, die eine trotzkistische Tradition hat. Also die Sprecher waren früher Kandidaten für trotzkistische Kandidaturen, Parteien und so weiter. Und auch die, sagen wir mal, langjährigen bekannten französischen Trotzkisten bekennen sich zu dieser Partei. Ich sage es so ausführlich, damit ihr nicht glaubt, dass ich jetzt irgendwas antitrotzkistisches mehr zusammenreime, sondern der Name NPA, relativ neutral, neue antikapitalistische Partei, ist tatsächlich eben eine trotzkistische Partei. Ja, die tritt als Veranstalter oder meistens als Veranstalter dieser Demonstrationen auf, und das Ganze stellt sich dann so dar, dass vorne ein paar kleinere Blöcke von Linken marschieren und dahinter, je nachdem, 2000, 5000 oder auch 10.000 Demonstranten, die offensichtlich von ihrem Auftreten, von ihren Parolen und von ihren Inhalten ziemlich wenig mit diesen linken Veranstaltern zu tun haben. Dort werden eben auf Französisch die gleichen Parolen wie hier, wie ich sie vorhin auf Deutsch zitiert habe, gerufen, und es bleibt eben auch dort nicht nur beim Parolenrufen, sondern es gibt eben militante Zusammenstöße vor Synagogen oder man zieht in als jüdisch bekannte Geschäftsstraßen, also es gibt dort direkt in Paris Mitte ein Viertel, das als sogenanntes jüdisches Viertel gilt, das Marais, mit kleinen Straßen, vielen jüdischen Geschäften, die auch ein touristischer Anziehungspunkt, also eine Attraktion sind, und dort marschiert man dann hin. Und natürlich kommt es dann zu militanten Zwischenfällen, sei es Zusammenstöße mit der Polizei oder Zusammenstöße mit jüdischen Jugendlichen, die sich ihrerseits wieder organisiert haben und eine Art von Selbstverteidigung dort praktizieren wollen. Das Ganze ist in Frankreich so weit, dass also die Linke begeistert über den großen Zulauf nun meint, die Stunde der Resistance, also jetzt wird auch ausgerechnet noch der Begriff der Resistance gebraucht, sei gekommen und man könnte also der französischen, derzeit sozialistischen Regierung irgendwie ans Leder, indem man also eine Art von Revolte inszeniert. Oder jedenfalls sprechen die Teilnehmer von dieser Revolte und befinden sich auch, wie man ihren Mitteilungen entnehmen kann, geradezu in einem Rausch der Revolte. Also Alain Krivine, führender Trotzkist in Frankreich, berauscht sich also mit den Worten, eine Revolte im August, sowas hätte es in Paris noch nie gegeben, weil normalerweise sind da eben auch Sommerferien. Und das wäre also völlig einzigartig, neu und großartig und so weiter und so weiter. Gut, dem stehen wir, wenn wir es wahrnehmen, einigermaßen fassungslos gegenüber. Jedenfalls geht es mir so. Und auch hier ist es ja ähnlich. Die Linkspartei oder ihre Jugendorganisation oder lokale linke Gruppen haben auch häufig zu solchen Demonstrationen aufgerufen und der Effekt ist derselbe gewesen. Das Publikum mehrfach rechts, in der Mehrheit natürlich Migranten oder Personen mit migrantischer Herkunft und die Parolen eben, ja, indiskutabel, kann man nur sagen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt diese Demonstrationen als faschistisch qualifizieren, denn man soll denjenigen, die vielleicht doch nicht mit vollem politischem Bewusstsein diese Dinge betreiben, nicht ein Etikett anheften, das hoffentlich für sie noch nicht das Richtige ist. Aber tatsächlich haben wir eben unter Hamas-Anhängern und, soweit ich das also feststellen konnte, vielleicht könnt ihr das auch ergänzen oder korrigieren, meiner Meinung nach auch AKP-Anhängern, also Hamas-Anhängern aus arabischen Ländern einerseits und AKP-Anhängern aus der Türkei, haben wir hier eben ein massives Vortragen von Antisemitismus und so viel politische Klugheit oder analytisches Vermögen müssen wir eigentlich alle haben, dass das auf alle Fälle der politischen Rechten, was heißt also dem faschistischen und profaschistischen Lager, nutzen wird. In besonderer Weise gilt das für Frankreich. In Frankreich scheint man jetzt schon völlig vergessen zu haben, dass der Front National als stärkste Partei aus den letzten Wahlen hervorgegangen ist. 25% der Stimmen bei der Europawahl erhalten hat. Und selbstverständlich diese ganze Entwicklung, auch wenn sie um drei Kurven läuft und auch dialektisch hin und her springt, wird es dabei landen, dass der Front National von den 25% auf die 30% kommt und von dort weiter. Dass das so ist, zeigt sich auch in einem verstärkten Selbstbewusstsein der Spitzenkandidatin des Front National, nämlich Marine Le Pen, die es jetzt nicht nur als ihr Wahlziel verkündet hat, 2017 Präsidentin von Frankreich zu werden, sondern jetzt lautet also das neue Wahlziel, sie möchte es schon im ersten Wahlgang mit 51% schaffen. Das ist nicht nur Größenwahn, sondern durch diese verworrene Situation und durch diese komplette Desorientierung der französischen Linken ist es auch durchaus eine realistische Option, dass der Front National tatsächlich eine solche Strategie verfolgt. Gut, diese Beschreibung der aktuellen Geschehnisse möchte ich einfach damit zusammenfassen, dass wir eine Spaltung der Linken konstatieren müssen. Und zwar nicht nur eine Spaltung, weil man halt zu Israel unterschiedlicher Meinung ist. Das ist man immer schon gewesen und Genauso kann man auch zu anderen nationalen und internationalen Fragen als Linke unterschiedlicher Meinung sein und ist ja auch meistens unterschiedlicher Meinung, ohne dass man deswegen gleich von einer tiefgreifenden Spaltung sprechen muss. Aber von einer Spaltung muss man sprechen, wenn ein Teil der Linken sich sozusagen an spontan rechtsgerichteten Demonstrationen bis hin zu dem Charakter von Revolten berauscht, während ein anderer Teil der Linken, nämlich also unser Teil, das als ja, profaschistische Aktionen empfindet. Dann ist es in der Tat eine tiefgreifende Spaltung. Und diese Spaltung ist meiner Meinung nach auch nicht zufällig und ist auch nicht nur als reines Unglück zu begreifen, sondern es ist irgendwie eine Notwendigkeit, eine Zwangsläufigkeit dabei. Und ich finde auch, so schädlich Spaltungen immer sind, klar, ist es aber wichtig, das sichtbar zu machen und zu sagen, nein, wir sind hier anders. Dazu hat es einen, oder sagen wir mal, das wird auch von der bürgerlichen Presse bemerkt. Und die bürgerliche Presse, ich habe jetzt speziell einen kleinen Artikel in der Frankfurter Rundschau in Erinnerung. Dort wird also gesagt, ja tatsächlich ist es so, bisher waren das immer Linke, die bei den Pro-Palästina-Demonstrationen waren. Und jetzt findet man aber immer mehr linke Antifa-Fahnen und junge Leute auf pro-israelischen Demonstrationen. Und das war ja in der Tat auch so zu beobachten, nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Berlin und wohl auch an anderen Orten. So, wenn ich jetzt diese Spaltung einfach nur mal so beschrieben habe, konzertiert habe, dann möchte ich jetzt in einem, also aus der Aktualität her abgeleitet habe, dann möchte ich jetzt sozusagen den historischen Sprung machen und den Geschichtenerzähler dann doch spielen und zurückgehen auf die Vorgänge während der deutschen Einheit oder der deutschen Einigung, die meiner Meinung nach schon die gleiche Spaltung aufgewiesen haben oder die gleichen Personengruppen voneinander getrennt haben. Also jetzt kommt sozusagen der historische Teil oder der Rückblick auf den Beginn dieser Spaltung, sagen wir mal so. Vom historischen Teil her ist es so, ich berichte es jetzt auch einfach mal ein bisschen aus der Ich-Perspektive, weil es auch so klugscheißerisch klingt, wenn ich immer sage, ja, die Linke hat dann so und so und was weiß ich. Also ich habe es ganz einfach mit meinen Freunden so erlebt, dass es in Leipzig die Montagsdemonstrationen gab und diese Montagsdemonstrationen hatten als zentrale Forderung die Forderung nach Freiheit. Also konkretisiert nach einer ganzen Reihe von Freiheiten in der Meinungsäußerung, Reisefreiheit, kulturelle Freiheit, Bildungsfreiheit und so weiter und so weiter. Das schien mir der hauptsächliche und erste Impuls zu sein. Und auch die Forderung, wir sind das Volk, also mit dem Volk hat man es ja in Deutschland nicht so sehr, ja. Aber trotzdem, das schien mir also für einen realsozialistischen Staat in Ordnung zu sein. Und ja, man war mit dem Herzen irgendwie dabei. Man hat gesagt, ja, hoffentlich haben diese Leute Erfolg und hoffentlich kommt es nicht zu einem Einsatz von Truppen, wie es in Prag der Fall gewesen ist, wo 1968 ähnliche Demonstrationen eben mit Panzern beendet worden sind. Das war so die Stimmung, als die Montagsdemonstrationen in Leipzig anfingen. Und diese Stimmung wandelte sich abrupt, also ich würde fast sagen, obwohl natürlich die Erinnerung täuscht, ne, aber eigentlich von einem Tag auf den anderen, nämlich genau zu dem Tag, wo es auf diesen Leipziger Demonstrationen nicht mehr hieß, wir sind das Volk, sondern wo es auf einmal hieß, wir sind ein Volk, verbunden mit jeder Menge von schwarz-rot-goldenen Fahnen. Die waren auch vorher schon zu sehen gewesen, aber quasi über Nacht, wie gesagt, die Erinnerung täuscht vielleicht waren es auch 2-3 Tage, aber jedenfalls innerhalb kürzester Zeit hatten diese Demonstrationen ihren Charakter verändert. Schwarz-Rot-Gold war prägend. Anfangs sagte man, ja gut, das sind diese DDR-Leute, okay, die haben eine etwas andere Sozialisation, aber auf einmal Schwarz-Rot-Gold die prägende Farbe und wir sind ein Volk, die prägende Parole. Und sofort, also auch ohne jede zeitliche Verzögerung, wurde diese Orientierung dann von der westlichen Presse, insbesondere von der Bild-Zeitung, mit aller Wucht und allen publizistischen Mitteln in den Vordergrund gerückt. Und was vorher gewesen war, runder Tisch, wir fordern einen runden Tisch, wir sind das Volk, wir fordern Freiheit, Mitbestimmung und so weiter, da hat alles keine Rolle mehr gespielt, sondern im Vordergrund stand nur noch die Einheit der Nation, die Einheit Deutschlands, die Wiedervereinigung und so weiter und so fort. Und das hat zumindest bei mir und meinen Freunden bewirkt, dass wir uns auch ebenso schnell frontal dagegen gestellt haben. Denn das war klar, also wenn man diesen politischen Konflikt, der sich sicher aus einer Vielzahl von Quellen, Motivationen, verschiedenen Beteiligten, Menschengruppen und so weiter gespeist hat, reduziert auf die Frage, ein Volk, eine Nation, ein Deutschland, dann ist das eine völkische Frage. Und eine völkische Frage ist eine Nazi-Frage. Also ist man als Antifaschist dagegen. So hat sich das, oder so ist, hat sich das für mich damals eben abgespielt. Und nicht nur für mich, sondern es sind eben auch andere gewesen, die mehr oder weniger vorsichtig auch gesagt haben, ist denn das richtig, wollen wir das wirklich? Also ich erinnere mich dann an eine Szene, nachdem also die Mauer gefallen war, also das muss dann der 10. November 1989 gewesen sein, vielleicht auch der 11., kann ich jetzt nicht genau sagen, aber jedenfalls direkt nach dem 9., da gab es eine große Kundgebung in West-Berlin und gesprochen haben Helmut Kohl, Willy Brandt und der damalige Berliner Bürgermeister Walter Momper, an den sich wahrscheinlich heute auch kaum jemand erinnern wird. Das war so ein Sozialdemokrat, der immer mit einem roten Seidenschal rumgelaufen ist. Ich weiß nicht, was er damit also transportieren wollte. Also es war nicht einfach rot, es war eben Seide. Ne? Okay. Gut, also die drei sprachen dort und Helmut Kohl natürlich, Deutschland und wir stehen vor der Geschichte und endlich wird die deutsche Teilung überwunden und wir kommen wieder zusammen. Naja, also wie es von der CDU nicht anders zu erwarten war. Es gab aber auch Pfeifkonzerte. Also es waren offensichtlich aus Ost und West viele CDU-Gegner, ja, vielleicht Linke, jedenfalls CDU-Gegner anwesend. Als nächstes sprach meiner Meinung nach Willy Brandt. Willy Brandt brachte also diesen legendären Satz, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Und er traf also offensichtlich auch so die Meinung der anwesenden zigtausenden, die sich da versammelt hatten. Also bei ihm gab es keine Pfeifkonzerte und er erntete eben viel Beifall und hat so eine gesamtdeutsche Position eingenommen, die parteiübergreifend war. Ja, und weswegen ich das erzähle, ist aber der dritte, ist eben Walter Momper. Und dieser Walter Momper, der hat das echt fertiggebracht, auf dieser Rede von zwei Völkern zu sprechen. Also der hat da auch gehört, wir sind ein Volk und der hatte auch seine Probleme damit. Und deswegen hat er versucht, von zwei Völkern zu sprechen, die jetzt einander nahe kommen und ihr neues Zusammenleben, ihre Freundschaft und so weiter miteinander regeln müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, und der Mann ist vielleicht ausgepfiffen worden, also... Das war nicht nur ein gellendes Pfeifkonzert, wahrscheinlich das größte seiner gesamten Laufbahn, sondern er ist auch anschließend in den nächsten Tagen von der Presse dermaßen geschlachtet worden, dass er praktisch weg vom Fenster war. Also er ist noch ein paar Monate im Amt geblieben, aber er war politisch erledigt. Man hat das auch nicht nochmal aufgewärmt. Also er selber hat sich auch nicht verteidigt oder so. Ne? Das war so mehr oder weniger... Ja, habe ich halt mal so gesagt, ne? Habe ich mal probiert. Ist schief gegangen, jetzt sage ich nichts mehr dazu. So war das. Aber das heißt, die noch halbwegs rational denkenden Politiker waren von einer solchen nationalistischen Übermacht in der Presse, aber auch auf der Straße konfrontiert, dass sie sich gar nicht mehr getraut haben, überhaupt dieser These von einem Volk zu widersprechen. Und so ist es mehr oder weniger auch in der Linken gewesen. Also um noch eine Geschichte zum Besten zu geben. Es gab damals, als dann in Berlin offen war, die Mauer weg war und so weiter, relativ bald eine erste Veranstaltung, auf der Gregor Gysi erstmals im Westen eingeladen war. Und zwar war das im Audimax der Technischen Universität Berlin. Und da veranstaltet war es, glaube ich, von der Taz. Und die Taz hat also irgendwie ein linkspluralistisches Podium gesucht, um Gysi also da zu flankieren. Und einer der Eingeladenen war ich. Also ich sprach sozusagen für den Linksaußenflügel, den man da auch irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht warum, jedenfalls hatte ich eine Einladung und ich saß eben auf dem Podium links außen. Und ich kam in diesen Saal rein und meine Laune war schon hin. Ja? Weil das Audimax in Berlin ist ein ziemlich riesiges Teil, also da passen locker 2000, wenn man eng zusammenrückt, wahrscheinlich noch mehr Leute rein. Und das hat auch oben so eine Empore. Und von der Empore hingen lauter schwarz-rot-goldene, riesige Fahnen runter. Ja. Also habe ich in meinem ersten Beitrag gesagt, das wäre wohl das Hinterletzte. Ich hätte in meinem ganzen Leben noch nie vor schwarz-rot-goldenen Fahnen gesprochen und würde mich davon schärfstens distanzieren. Und die ganze Veranstaltung stünde also schon unter einem denkbar schlechten Vorzeichen. Und dann haben die mich angestoßen und haben gesagt, ja hier, guck, das sind doch DDR-Fahnen, da ist doch Hammer und Sichel drauf. Ja. Dann habe ich gesagt, für diese Details interessiere ich mich nicht. Ne. Also so ging es dann los. Ne. Und natürlich wurde es dann inhaltlich. Also ich habe dann versucht zu argumentieren, dass wir es hier mit einer nationalistischen Stimmung, mit einer Rechtswendung, mit einer gefährlichen Entwicklung zu tun haben und das gesamte andere Podium, aber eben auch wie die Linke damals gestrickt war, sagt eben umgekehrt, nein, es kommen eben 17 Millionen Sozialisten dazu und das wird... Ja. Da lacht ihr. Das war auch damals zum Lachen, aber die Leute, die das gesagt haben, haben eben den Beifall des vollen technischen Audimax oder Audimax der TU bekommen. Ja, also das war mir zwar egal, weil ich es gewohnt war, gegen Mehrheiten anzureden, aber so war das eben. Ja, und Gysi in seinem ersten Beitrag sagte dann, ja, wir werden also die Wirtschaft reformieren, wenn wir erstmal wieder vereinigt sind und wir werden auch aus der NATO austreten. Das fand ich wirklich süß. Ja. Also solche Stimmungen und Gefühle waren da. Das heißt, eine komplette Fehleinschätzung dessen, was mit der deutschen Einheit im Volk, in der Politik, in der Wirtschaft, also allseitig geschehen ist. Ich meine, diese völlig schwachsinnigen Annahmen, Austritt aus der NATO, Wirtschaftsreform, war dann ja schon nach ein paar Wochen ruhig geworden. Also die haben sie dann nicht nochmal weiter wiederholt, weil es klar war, dass es absurd war. Aber auch die Vorstellung, man hätte dann auf 10 Jahre hinaus eine satte Zweidrittelmehrheit von linken Wählern, was es ja auch gab, ne? Diese Vorstellung hatte sich damals noch länger gehalten. Und erwacht sind die Leute eigentlich ja, oder sind die Linken eigentlich erst, als es dann in Hoyerswerda, Rostock und dann westlicherseits in Solingen und Lübeck zu den Mordanschlägen auf Flüchtlinge gekommen ist und man eben dann mit der Realität konfrontiert war, dass die deutsche Wiedervereinigung zu eben ja, einem Erstarken faschistischer Gruppen und zu regelrechten Pogromen geführt hatte, die bis dahin undenkbar gewesen waren. Ich mache jetzt mal einen ganz kleinen Einschub, bevor ich das sozusagen bewerte oder versuche zusammenzufassen. Und der Einschub ist in die Aktualität der Ukraine. In der Ukraine ist es ja auch so gewesen, dass auf dem Maidan zunächst einmal demokratische, zeitgemäße Forderungen gestellt worden sind. Es waren hauptsächlich junge Leute, es waren hauptsächlich Studenten. Die Studenten wollten individuelle Freiheiten haben, sie wollten kulturelle Freiheiten haben. Sie haben sich mit dem korrupten Regime nicht einverstanden erklärt und haben insgesamt einen Eindruck gemacht, ja, so wie wir auch. Also wir würden auch auf dem Maidan sein und für diese Forderungen kämpfen. Und wieder war es auf dem Maidan praktisch von einem Tag auf den anderen, dass völlig andere Leute auf dem Platz erschienen sind. Also auf einmal hat man überall Leute in Tarnanzügen, also militärisch gekleidete und aufmarschierte Leute gesehen, ganz andere Gesichter, finstere Gestalten, rechtsradikale Parolen, Waffen überall, Gewaltmaßnahmen und so weiter und so fort. Also von einem Tag auf den anderen hat praktisch ein Protest, der demokratisch, pluralistisch, progressiv begonnen hatte, den Charakter gewandelt. Und man sah ja offensichtlich, dass da Nazis auf dem Platz waren. Also bald gab es da natürlich auch die Interviews mit allen möglichen Journalisten in allen möglichen Ländern. Und da wurde es ja offensichtlich, dass die Leute eben ukrainische Faschisten waren, die sich zu Svoboda oder da gab es noch eine andere Gruppe, die ja noch schlimmer war, entsprechend bekannt haben. Gut, also dies finde ich doch bezeichnend, wie schnell sozusagen eine Massenbewegung den Charakter ändern kann und wie es durch organisierte Rechte erreicht werden kann, dass die ursprünglichen Initiatoren eines solchen Protests total in den Hintergrund gedrängt werden. Okay, das war jetzt ein kleiner Ausflug, der aber mit dem Thema zu tun hat. Denn auch da stehen wir wieder vor der Frage, soll man jetzt an dem Symbol Maidan festhalten, obwohl dort ein Großteil der Anwesenden, vor allem aber die organisierten Truppen von Nazis gestellt werden? Oder sagt man ganz klar, nein, damit haben wir nichts mehr zu tun? Meiner Meinung nach ist es aus unserer Sicht so, mit Nazis kann es keine Gemeinsamkeit geben. Auch wenn das noch eine Woche vorher auf dem Maidan alles schön, easy, fortschrittlich, progressiv, pluralistisch gewesen ist, muss man in dem Moment, wo die Nazis das Heft in die Hand nehmen, ihnen das entweder streitig machen, wenn man dazu in der Lage ist, oder wenn man dazu nicht in der Lage ist, den Platz räumen, und klar machen, das hat mit uns nichts mehr zu tun. Ich sage das auch deswegen so klar, weil es eben auch auf der anderen Seite ein klares Bekenntnis gibt, ja, gelegentlich müsste man eben auch mit Nazis und Rechtsradikalen zusammenarbeiten. Dieses Bekenntnis habe ich mal sozusagen von dem Elder Statesman der SPD gehört in einer Talkshow. Das war Anne Will. Dort sagte Donani ganz klar, also brauchen wir nicht drum rumreden, auf dem Maidan sind auch Nazis und in der ukrainischen Regierung ist das Svoboda vertreten. Aber so sei das eben manchmal. Manchmal müsse man sich der Rechtsextremen bedienen und dann stößt man sie wieder ab. Das war Donani. Das war sozusagen einer der alten Herren und weitgehend anerkannten Senioren der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und das genau geht meiner Meinung nach nicht. Okay, das ist im Grunde genommen gar nicht so unähnlich wie die Situation damals zur deutschen Einigung. Für Leute wie mich und meine Freunde hat das eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir werden doch nicht hier wegen der Startbahn jahrelang zweimal die Woche in den Wald wandern oder wegen jedem Atomkraftwerk, weiß Gott was, veranstalten und nachher eine völkische und nationalistische deutsche Einigung ohne Widerstand passieren lassen. Also haben wir dagegen versucht, etwas zu machen. Wir haben zwei Großdemonstrationen, eine in Frankfurt, eine in Berlin gemacht. Und während wir noch in der Vorbereitung waren, bekamen wir schon das Etikett antideutsch angehängt. Also das war nicht eine Erfindung von uns selbst, sondern die Öffentlichkeit, die Presse oder eben die anderen Linken haben gesagt, ja, wer gegen die deutsche Einigung ist, der ist gegen Deutschland. Wer gegen Deutschland ist, ist antideutsch. So einfach war das. Aber das ist ja eine Erfahrung, die man auch gerade im antifaschistischen Kampf immer wieder macht. Wenn man im antifaschistischen Kampf sozusagen den deutschen Nationalismus bekämpft, heißt es immer wieder, ihr seid gegen Deutschland, also ihr seid antideutsch. Das ist im Grunde genommen der gleiche Effekt. Und wir haben damals eben gesagt, gut, antideutsch, das ist eine gute Kennzeichnung. Jeder merkt sofort, was damit gemeint ist. Ja. Jeder identifiziert einen sofort. Und weil es eben so gut verständlich und so gut erkenntlich ist, nehmen wir diesen Namen an und behalten ihn auch. Denn wir wollten natürlich auch provozieren. Und so ist es im Grunde genommen dazu gekommen. Das war quasi das Entstehen der Antideutschen. Wenn man jetzt aber nach den tieferen Hintergründen nochmal fragt, so ist es im Grunde genommen mindestens mal ein Skrupel gewesen, eine deutsche Einigung angesichts der deutschen Geschichte so einfach passieren zu lassen. Und nichts zu sagen zu schwarz-rot-goldenen Fahnenmeeren, nichts zu sagen dazu, wenn der 9. November, also der Tag der sogenannten Reichskristallnacht, der Reichspogromnacht, wenn der zu einem Freudentag, zu einem Feiertag erklärt wird, wo man es mal ordentlich krachen lässt, nichts dazu zu sagen, wie geschichtslos dann auf einmal wieder Deutschland gefeiert wird und so weiter und so fort. Das stand an den Anfängen, dass man da von unserer Seite gesagt hat, nein, das werden wir auf keinen Fall mitmachen. Das hat aber im Grunde genommen eine sehr tiefgreifende Spaltung innerhalb der Linken bewirkt, weil der Rest der Linken gesagt hat, erstens ist es gut, was die Menschen wollen, so massenhaft wollen, zweitens erwarten uns im vereinten Deutschland rosige Perspektiven und drittens, das war dann, als alles passiert war, als die Einigung schon besiegelt war, wurde dann gesagt, was wollt ihr noch weiter dagegen protestieren? Die Sache ist doch eh gelaufen. Es ist doch eh passé. Also was lehnt ihr euch gegen etwas auf, was längst passiert ist? Gut. Trotzdem hat es dazu geführt, dass eben solche antinationalen Gruppen doch bis heute existieren, praktisch in jeder Stadt, die was auf sich hält, sage ich mal. Und ein unverkennbares Profil, ein unverkennbares Kennzeichen tragen und auch und deutlich zu unterscheiden sind von dem Rest der sonstigen Linken. Und diese deutliche Unterscheidung, um jetzt wieder zum Anfang zurückzukommen, wird eben an der Frage der Position zu Israel besonders stark. Wir sind eben nicht der Meinung, dass man den israelischen Staat einfach als Staat wie jeden anderen behandeln kann und dass man das ganze Problem Israels und des Existenzrechts Israels mit ein paar Floskeln für den Frieden einfach vom Tisch wischen kann. So einfach kann man es sich zumindest als Deutscher mit der deutschen Vergangenheit nicht machen. Und deswegen gibt es eben diese gefühlsmäßige Solidarität zu Israel und auch das Eintreten für das Existenzrecht dieses Staates. Was natürlich noch lange nicht bedeutet, dass man jede Aktion der israelischen Politik oder der israelischen Armee deswegen gutheißt oder verteidigt. Hier möchte ich eigentlich eher aber einen ganz einfachen Clip im Internet verweisen. Einige von euch werden den vielleicht sogar kennen. Der lautet This Land is Mine und ist von einer Nina Paley, geschrieben P-A-L-E-Y. Ich weiß jetzt, kennt aber anscheinend doch niemand. Ne? Also das ist eine amerikanische Jüdin, die anspruchsvolle Zeichentrickfilme macht und die hier einen Clip montiert hat nach der Melodie des Films Exodus. Exodus war mal ein Hollywood-Erfolgsfilm, der also die Entstehung des Staats Israels mit Hollywood-Mitteln beschrieben hat. Ich glaube, 70er Jahre oder so muss dieser Film gewesen sein, mit allen möglichen Stars, ein großer Welterfolg und so weiter. Und dieser Film hat eben auch einen Song gehabt, This Land is Mine. Das war praktisch das Lied zu dieser Landnahme der vertriebenen Juden, die eben sich in Palästina angesiedelt haben. Ja, und zu diesem einfachen Clip, das Land gehört mir oder das ist mein Land, besser übersetzt, das ist mein Land, hat eben diese Nina Paley ganz einfach montiert. Also es geht dann los mit irgendwelchen alten jüdischen Stämmen in der Antike. Da kommt also einer in einer entsprechenden landesüblichen Tracht und sagt, das Land gehört mir. Jetzt kommt ein anderer in persischer Tracht mit einem Schwert, haut ihm den Kopf ab und es geht weiter, das Land gehört mir, weil der Refrain kommt immer wieder in dem Lied. Ne? Dann kommt einer in ägyptischer Tracht, er schießt den Perser mit Pfeil und Bogen, das Land gehört mir. Dann kommen Kreuzritter mit christlichen Symbolen, Schwert und Schildern, schlagen denen wiederum den Kopf ab, das Land gehört mir. Dann kommen Araber, schlagen den anderen den Kopf ab, das Land gehört mir. Dann kommen Türken, Osmanen, dann kommen wieder Juden mit dem Davidstern und am Ende endet es eben mit, palästinensischen Guerillakämpfern, die eben eine Granate oder Sprengstoff eben in der Hand haben. Und am Ende gibt es nur noch ein Bild mit lauter Raketen und Atompilzen. So hat diese Frau den Konflikt mal auf den allereinfachsten Nenner gebracht, aber eben nicht falsch. Oder sagen wir mal, das transportiert ja schon eine Grundwahrheit. Und es transportiert eben über diese simple Symbolisierung hinaus die Frage, ist es überhaupt noch relevant? Ist es überhaupt noch eine Kategorie, wem das Land gehört? Ist es denn für uns als Linke sinnvoll, in Kategorien von Landbesitz, Nation, Staat zu denken? Oder ist das nicht eben eine rückschrittliche Kategorie, die im Grunde genommen durch die heutige Zeit schon überlebt wird und von Linken ohnehin von Anfang an nicht geteilt werden soll? So, jetzt habe ich wahrscheinlich schon ziemlich lange geredet, ne? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Also ich wollte jetzt noch was sozusagen Grundsätzliches zum Abschluss sagen, aber das ist dann auch wirklich der Schluss, also ich versuche schon zum Ende zu kommen. Der Titel ist ja vom Anti-Imperialismus zum Anti-Nationalismus. Anti-Imperialismus ist für Linke relativ vertraut. Man geht davon aus, der Kapitalismus stößt, was die Nation betrifft, irgendwann mal an seine Grenzen. Er will expandieren, man will Waren exportieren, außerhalb des eigenen Landes verkaufen. Man will aber auch Zugriff zu Rohstoffen, wichtigen Rohstoffen in anderen Ländern und sogar in anderen Kontinenten haben. Und um das realisieren zu können, werden imperialistische Kriege geführt und ein großes, starkes kapitalistisches Land versucht also einen übernationalen Einflussbereich zu schaffen. Siehe England mit seinem Kolonialreich, Frankreich mit seinem Kolonialreich oder die USA mit ihrem Kolonialismus neuen Stils. Also die USA, die versuchen ein solches Kolonialreich mit wirtschaftlichen und finanziellen Mitteln zu schaffen und nicht einfach, indem sich andere Länder einverleiben. Dazu gibt es viel Literatur. Man kann also Lenin über den Imperialismus nachlesen. Man kann es aber auch in ganz wunderbarer Weise an einer Ausstellung sehen, die ich neulich mehr oder weniger zufällig gesehen habe. In Essen gibt es nämlich eine große Ausstellung auf einem Gebiet, also auf dem Gelände einer ehemaligen stillgelegten Zeche, die lautet 2014 mitten in Europa und bezieht sich eben auf 100 Jahre Erster Weltkrieg. Und dort in dieser Ausstellung ist im Prinzip alles drin, von dem Deutschen Kaiserreich, über den preußischen Militarismus, über die Rüstungsindustrie, Kohle, Stahl, Eisenerz, über die spezielle Ruhrgebietswirtschaft bis hin also zu dem Ersten Weltkrieg und den Versuchen Deutschlands, mithilfe dieses Krieges europäischen Einfluss und auch ein eigenes Kolonialreich zu erringen. Das ist dort also wunderbar niedergelegt, aber es ist auch sichtbar, wie altmodisch das Ganze ist. Also wie schrecklich das aus heutiger Sicht überhaupt anzusehen ist. Die Lebensweise, die Denkweise, die Kultur der damaligen Zeit, die Werte, die kriegerische Ausrichtung der Gesamtgesellschaft, die Pickelhaubengesellschaft ist uns heute vollkommen fremd. Und deswegen ist auch die Frage, ob die linke Ausrichtung als Anti-Imperialismus gegen einen, ja, oder sagen wir mal mit Vorstellungsformen von Imperialismus, die 100 Jahre alt sind, ob das noch das Richtige ist. Und meiner Meinung nach kann es nicht das Richtige sein, weil nämlich in dem Anti-Imperialismus, so wie er heute praktiziert wird, eigentlich verloren gegangen ist, was am Ursprung stand, nämlich die Kritik der Klassengesellschaft, die Kritik des Kapitalismus. Heutzutage begnügt man sich als Linker nicht damit, die eigenen Großkonzerne oder die eigene Klassengesellschaft zu bekämpfen, sondern heutzutage ist es ja immer der Imperialismus in Form der USA oder in Form der EU, in Form der Großmächte, möglichst anonym, möglichst auch als Finanzkapitalismus oder als Spekulationswirtschaft oder als Geheimdienste. So, das ist ja heute bei den meisten Linken sozusagen das Feindesobjekt. Irgendeine anonyme Macht, die global als eine Form von Krake oder Geheimdienst oder Monster, das sind jetzt die Ausdrücke, die speziell auch vom Front National in Frankreich gebraucht wird. Das versteht man heutzutage unter Imperialismus. Und das ist im Grunde, das kippt in ein rechtes Denken. Das ist schon sehr nah den Vorstellungen, wie sie von Nazis und Faschisten, wie gesagt, ich habe eben schon den Front National zitiert, vorgebracht werden. Das hat schon mit linker Politik eigentlich nur noch ganz wenig zu tun. Und es ist dann auch kein Wunder, wenn es sich zu Querfronten vermischt, wie sie jetzt in der Frage des Palästina-Konflikts sichtbar geworden sind. Deswegen ist eben sozusagen der Gegenentwurf nicht nur, wie es traditionell linker Politik entspricht, einen Internationalismus zu praktizieren, sondern sich explizit gegen die Nation zu stellen. Das heißt zu sagen, alles, was noch in Nationalstaatskategorien läuft, in Kategorien von nationaler Kultur, von nationaler Größe, von nationaler Überlegenheit. All das hat nur noch Platz im Fußballstadion. Und zwar für genau 90 Minuten. Danach muss es beendet werden. In diesem Kontext, meine ich, können sich böse Triebe nochmal in einer halbwegs kontrollierten Katharsis ausleben. Aber die Bedingung ist, dass es nach 90 Minuten beendet sein muss. So, jetzt habe ich auch schon ganz schön viel geredet und beende das einfach mal hier. Danke.